SWR 2 Hörspiel. Die Schule der Frauen. Eine Komödie von Molière in der Übersetzung von Rudolf Alexander Schröder. Wirklich? Sehe man euch auf Freiersfüßen gehen? Ja, ja, es ist soweit und morgen wird's geschehen. Wir sind hier ganz allein und können ungestört ein Wörtlein reden, das kein Unberufener hört. Sagt, darf ich euch mein Herz als wahrer Freund entdecken? Die Absicht, die ihr hegt, macht mir gelinden Schrecken. Wie man's auch nimmt und dreht, das Resultat ist gleich. Die Heirat bleibt für euch ein höchst gewagter Streich. Sehr wahr, mein Freund, vielleicht, was ihr an euch erfahren. Ihr möchtet ängstlich es gern meiner Stirn ersparen. Kein Mensch bleibt unversehrt von blinden Zufallsschlägen. Und mir scheint's ziemlich dumm, sich drüber groß erregen. Was mich für euch erschreckt, ist eben eure Art, die Hunderte geneckt und keinem nichts erspart. Euch mussten groß und klein mit Hohn und Spott entgelten. Euch war's der größte Spaß, die Ehemänner schelten. Da, wo ihr gingt und kamt, hielt kein Geheimnis dicht. Nichts war so fein gewebt. Ihr brachtet es ans Licht. Stimmt. Wo in aller Welt gibt's eine zweite Stadt, die solch geduldige Pantoffelhelden hat? Sieht man nicht. Dutzende von allen Sorten gehen daheim von ihren Frauen mit jenem Schmuck versehen. Was mancher Biedermann ganz friedlich lässt geschehen. Muss man denn, was man denkt, gleich allen Leuten sagen und seine eigene Haut dabei zum Markte tragen? Wer wirklich durch das Los, das alle Menschen leidet, ein menschlich Missgeschick auch meiner Stirn bereitet, so hoffe ich, dass, wie ich's mit anderen gemacht, man über meinen Fall nur im Geheimen lacht. Und finde schließlich noch, wer weiß, vielleicht die Gnade, dass der und jener sagt, es ist um den Mann doch schade. Schade. Mit euch, Gevatter, wär's ein völlig anderes Spiel. Drum sag ich's noch einmal, ihr wagt verteufelt viel. Gebt einen Schein von Recht den losen Lästerzungen, auf jedem Jahrmarkt, Freund, wird euer Fall besungen. Und ferner... Lieber Gott, lass doch die Dinge gehen. Wer mich erwischen will, der müsste früh aufstehen. Ich kenne die Netze wohl und die verborgenen Schlingen, mit denen uns die Frauen so gern zu Falle bringen. Ich weiß, wie leicht uns täuscht der Weiberpfiffigkeit. Doch gegen solchen Spuk bin ich, mein Freund, gefeit. Die holde Einfalt meiner Braut bürgt mir dafür, dass meine Stirn heil bleibt von unerwünschter Zier. Sagt mir, was eine Frau, die dumm ist, euch verspricht. Ich nehme ne Dumme mir, dass ich der Dumme nicht. Ihr setzt euch in den Kopf, ein dummes Huhn zu freien? Ja, sie soll lieber dumm und sündenhässlich sein, als eine schöne Frau, die obendrein noch klug. Doch Geist und Schönheit... Mir ist Ehrbarkeit genug. Vermeint ihr denn, sie wird so dumm und unerfahren begreifen, was es heißt, die Ehrbarkeit bewahren? Der tristen Langeweile nicht einmal zu erwähnen, müssen eben solcher ganz das Dasein ihr vergähnen. Ja, glaubt ihr denn im Ernst, ihr könntet mit Vertrauen die Sicherung eurer Stirn auf solche Gründe bauen? Wohl kann die kluge Frau sich sittenlos betragen, doch weiß sie, was sie tut und muss den Schritt erst wagen. Derweil die Dumme euch, weil sie von gar nichts weiß, zum Hahnrei täglich macht und nicht einmal mit Fleiß. Mein Freund, ein jeder folgt verschiedener Methode. Ich handle auch bei Frauen nach meiner eigenen Mode. Da mir mein Geld erlaubt zu tun, was mich verlangt, wähle ich meine Frau, die alles mir verdankt. Sie hat mir weder Stand noch Mitgift vorzuwerfen. Drum brauche ich ihr nicht erst Gehorsam einzuschärfen. 4 Jahre war sie alt, als mir beim Kinderspiel ihr sanfter, stiller Ernst ganz ungemein gefiel. Ich forschte nach, und da die Leute Armut litten, kam mir's zu Sinn, sie von der Mutter zu erbitten. In einem Kloster, fern vom Weltgebraus im Stillen, ließ ich sie auferziehen, genau nach meinem Willen. Das heißt, man hielt sie dort auf meinen Wunsch und Wink, so außermaßen blöd, als es nur irgend ging. Und Gott sei Dank, sie ward ganz das, was ich erwartet. Erwachsen sehe ich sie so unschuldsvoll geartet, dass ich um dieses Glück den Himmel segnen möchte, mir ein Weib erschuf, just wie mir's eben recht. So holte ich sie denn ab. Ach. Doch nicht zu mir ins Haus, da läuft die halbe Stadt mir täglich ein und aus. Hier, in dem anderen Haus, wo kein Besucher droht, hab ich sie einquartiert, denn Vorsicht tut uns Not. Und dass kein Einfluss wirkt auf ihr natürlich Wesen, hab ich Bediente ihr, dumm wie sie selbst erlesen. Ihr fragt, warum wird mir das alles anvertraut? Ja. Eben, ihr sollt sehen, wie klug ich vorgebaut. Da lange Rede Sinn, als alten treuen Freund wünscht ich euch gern mit uns heut Nacht zum Schmaus vereint. Da hört und seht ihr sie und zieht dann selbst den Schluss, ob wegen meiner Wahl die Welt mich tadeln muss. Sehr gern. So lernt ihr denn gemächlich unterm Schwätzen ihr Äußeres, lieber Freund, und ihre Unschuld schätzen. Was diesen Punkt betrifft, kann euer Sachbericht die Wirklichkeit erreicht er lange nicht. Der liebe Unverstand ist, um sich krank zu lachen. Ich staune in einem fort und manchmal sagt sie Sachen. Erst neulich war's. Bei Gott, man glaubt es selber nicht, dass sie mich fragen kann mit ängstlichem Gesicht und einer Unschuld freut. Mir fehlt dafür die Sprache. Ob wirklich man den Frauen durchs Ohr die Kinder macht. Sehr gut, ich lache mit, Herr Arnulf. Arnulf, nein, muss es denn immer noch der alte Name sein? Ach, gegen meinen Wunsch ist's wiederum geschehen. Mir will Herr de la Souche nicht von der Lippe gehen. Hm. Was muss denn wirklich auch der Teufel in euch fahren, dass ihr euch umgetauft in euren besten Jahren und nach einem alten Strunk in eurer Meierei euch nennen lasst? Als ob sein Adelstitel sei. Das Haus heißt einmal so. Auch gab ich euch zu wissen, ich höre lieber mich La Souche als Arnulf grüßen. Sehr gerne, Herr La Souche. Doch mag man's wohl vergessen. Auch sehe ich bei euch noch immer Briefadressen. Von dem, der's noch nicht weiß, ertrage ich's ohne Pein. Doch ihr... Schon gut, und soll ein Name nicht entzweien. Ich werde meinen Mund wohl auch gewöhnen können, euch Monsieur de La Souche, so wie ihr's wünscht, zu nennen. Lebt wohl. Ich war verreist in diesen letzten Tagen und klopf hier eben an, um guten Tag zu sagen. Mein Seel, er ist verrückt auf sämtliche Manieren. Auf den gewissen Punkt muss man ihn zart traktieren. Holla! Wer klopft? Mach auf! Ich denke, voll Verlangen wird man nach langer Frist den Hausherrn hier empfangen. Wer ist's denn? Ich! Georgette! Was gibt's? Mach unten auf! Mach du! Mach du! Jawohl, dass ich nur selber lauf! Obwohl ich? Ich lauf nicht, nein! Das sind mir schöne Sitten und ich darf draußen stehen. Hey, holla! Darf ich bitten? Wer klopft? Der Herr! Alle! Wie? Da hast du's nicht gehört! Meinen Spatz, sonst frisst ihn mir die Katze. Wer von euch beiden jetzt nicht 1, 2, 3 am Platze, dem wird 4 Tage lang das Essen untersagt. Was willst du hier nach mir, hat er gefragt. Na was? Eher du als ich. Das sind mir schöne Tücken. Geh, ich geh. Nein, du selber sollst dich drücken. Ich mach die Pforte auf. Ich mach sie auf. Ich? Nicht, rief der Herr, nicht dich. Aber was, er rief nicht dich, nein, mich. Ein Anlass meiner seelischen Geduld zu üben. Hey, da! Zuletzt, Michel, war ich doch zu beliebt. Ich war's. Stünd vor uns nicht der Herr, wär's längst getan. Du hättest... Au! Oh, verzeiht. Seht doch den Grobi an. Na, Sie auch, Monsieur. Ja. Also jetzt lass den Narret rein. Ja. Merkt auf und gebt Bescheid. Oh ja, da kam noch und schwätzt mir nicht zu sein. Alain, komm, hör mich an und sag, wie geht es hier? Monsieur, wir, Monsieur, also Gott sei Dank, wir... Wo hast du das gelernt? Spricht solch ein grober Tropf mit seinem Herrn und hat die Mütze auf dem Kopf? Recht habt ihr. Ich war dumm. Geh Agnes rufen, geh. Ja. Als ich auf Reisen ging, war sie wohl traurig, hä? Wie, traurig? Nein. Nein? Doch. So hat sie sich gegrämt. Sie dachte immerfort, dass ihr schon wieder kämt. Kein Esel kam vorbei, kein Maultier und kein Pferd. Sie dachte jedes Mal sogleich, dass ihr es wärt. Ah, sieh, da kommt sie selbst, das Nähzeug in der Hand. Das ist die rechte Weise. Hier, Agnes, siehst du mich zurück von meiner Reise. Komm, sag mir, freust du dich? Ja, Gott sei Dank, Monsieur. Mhm. Auch ich bin sehr erfreut, dass ich dich wiedersehe. Und dir ging es gut? Zumindest nicht sehe? Ja, außer in der Nacht, da plagten mich die Flöhe. Bald hilft ein jemand dir, des Nachts die Flöhe jagen. Wie freue ich mich darauf? Das könnte ich selber sagen. Was machst du da? Für mich ein Häubchen gegenwärtig. Die Nachthemden für euch und Mützen sind schon fertig. Das geht ja von der Hand. Geh nun ins Haus, mein Kind, hab keine Langeweile, ich komme nachgeschwind. Ein gar gewichtig Ding muss ich dir anvertrauen. Halbgöttinnen der Zeit, ihr hochgelehrte Frauen, voll zärtlichem Geseufz und schmachtendem Gefühl, ich fordere euch heraus, samt eurem Reimespiel, Romanen, Billets und Künsten und Intrigen, um diese Ehrbarkeit und Einfalt zu besiegen. Was sehe ich? Ist er's? Ja! Ich täusche mich. Nein, nein, doch! Nein, es kann nicht trügen. Ora! Herr Arn! Oras! Herr Arnold! Welt von Ding! Und hier seit wann? Bereits 9 Tage. Sieh nur, sieh! Ich habe euch aufgesucht, doch was vergebene Mühe. Ja, ich war auf dem Land. Das habe ich schon vernommen. Nein, was aus Kindern wird, wenn sie zu Jahren kommen. Ich staune, sehe ich den da mir vor Augen stehen und hab das letzte Mal ihn noch so klein gesehen. Ja, seht. Und frag nicht mal, Horace, es ist nicht recht, wie es eurem Vater geht. Wie lebt mein Freund? Nicht schlecht. Vergnügter als wir zwei, Herr Arnold, dank der Frag. Hier ist ein Brief von ihm. Doch dass ich's eben sage, ein zweiter meldet mir, er wird, sei es heute, sei es morgen, hier selbst zur Stelle sein. Warum ist mir verborgen? Wär euch vielleicht ein Mann aus dieser Stadt bekannt, der vor geraumer Zeit sich über See gewandt und in Amerika mit günstigem Geschicke viel Geld erworben? Nein, wie heißt der Mann? Henrike. Nein. Und mein Vater schreibt von seiner Wiederkehr, als ob sein alter Freund auch von mir selber wäre. Sie kommen alle bald und haben große Eile. Doch was der Anlass sei, verrät mir keine Zeile. Die Ankunft wird für mich ein Fest und Freudentage, wird bewirtet sein, wie es nur mein Haus vermag. Auch ohne dass er schreibt, ist für euch vorgesorgt. Wenn's irgendwo gebricht, kommt nur zu mir und borgt. Ich bin der Mann, der euch beim Wort nimmt. Sehr vonstatten käme gleich ein Sümmchen mir von 100 Golddukaten. Das heiße ich, meiner Treu, mich nehmen, wie ich mag. Und freue mich, dass ich gerade das Sümmchen bei mir trage. Den Beutel nehmt nur mit. Ich muss mich... Nicht zu sagen. Erzählt nun, findet ihr an unserer Stadt Behagen? Volk wie der Sand am Meer. Paläste. Stolz und schön. Wer sein Vergnügen sucht, braucht hier nicht weit zu gehen. Ja, jedem wird es hier ganz nach Geschmack gefallen. Doch ein galanter Mann, der findet, Freund, vor allem in dieser guten Stadt ein fürstlich Lustrevier. Denn willig und kokett sind alle Weiber hier. Gleich zärtlich lachen dir Brünette wie Blondine. Und auch der Ehemann macht selten Sorgen. Ich spiele mir mit dem, was mir zu Auge und Ohr hier alle Tage kommt, auf Selbstkomödie vor. Ich sagte, fing nicht schon ein Herz an euren Blicken Feuer? Gesteht, ihr fandet schon ein kleines Abenteuer. Ein Bürschchen schlank wie ihr wird mehr als Gold geschätzt. Ihr seid ein Kerl vom Schlag, der anderen Hörner setzt. Wahrhaftig, dass ich's euch ganz im Vertrauen sage. Mir ist dergleichen schon begegnet dieser Tage. Ach. Ihr sollt es wissen gleich, aus purer Freundespflicht. Brav, das wird wieder mal ein saftiger Bericht für meine Kollektion von lockeren Geschichten. Doch bleibt es unter uns, das müsst ihr euch verpflichten. Oh. Diskretion. Diskretion. Ihr wisst, darauf kommt alles an. Alles an. Leckt das Geringste durch, ist unser Spiel getan. Ist unser Spiel getan. Ich will euch denn gestehen, unumschweif, unumwunden, hier wohnt ein schönes Kind, dem ich mein Herz verbunden. Und meine kleinen Mühen sind gleich so wohlgeglückt, dass jetzt so Tag für Tag ihr Umgang mich entzückt. Und ohne Ruhm für mich und ohne sie zu kränken, die Sache steht so gut, als irgend nur zu denken. Sagt wer? Ein junges Ding. Sie wohnt hier geradeaus. Wo, wo? Nein, nicht dort drüben. Hier. Hier? Hier, in dem kleinen Haus. Ja. Einfältig, das ist wahr. Denn vor der Welt verborgen bewacht sie dort ein Mensch voll hirnverbrannter Sorgen. Doch aus der Blödigkeit, drin man sie unterjocht, strahlt einer Anmut Glanz, den nichts verdunkeln mocht. Ein zartes Etwas ist's, ein Liebreiz, so verbindlich, Es bliebe wohl kein Herz dagegen unempfindlich. Sie nennt sich Agnes. Echt? Ihr Cerberus, der Bauer, nennt sich Herr Schuss, Herr Pfusch, ich weiß es nicht genauer. Mir lag auch wenig dran zu hören, wie er heißt. Reich, sagt man, aber klug, da fehlt es allermeist. Er gilt als Sonderling, verfolgt von mancher Grille. Kennt ihr den Mann vielleicht? Verflucht, die bittere Pille. Erwidert ihr kein Wort? Ja, doch, ich sah ihn hier. Ein ausgemachter Narr. Oh. Wie? Wie sagtet ihr? Oh, sagt ihr, das heißt ja. Und also ist es richtig. Dumm, das sagt jeder mir. Zum Lachen eifersüchtig. Und eine Sünde wär's. Erlaubt man's, dass der alte, der halbverrückte Kerl den Schatz für sich behalte. Ich lasse keinen Weg, kein Mittel unversucht, bis sie die meine wär, trotz seiner Eifersucht. Die Münzen, die ich hier so dreist von euch entliehen, gebrauche ich Stück für Stück zur Förderung meiner Mühen. Ihr wisst nur allzu gut, in allem, was man treibt, ist Geld der Schlüssel, dem kein Tor verschlossen bleibt. Ihr scheint mir missgestimmt. Dünkt euch mein Feldzugsplan aus irgendeinem Grund vielleicht nicht wohlgetan? Doch, doch, ich dachte nur... Ich mache euch Langeweile. Aufs nächste Mal den Dank. Ich seh's, ihr seid in Eile. Adieu! Ich platz. Noch eins. Ihr wahrt die Diskretion. Um meinetwillen sprecht mit niemandem davon. Luft, ich ersticke Luft. Mein Vater darf vor allem nichts wissen, denn der Scherz wird ihm vielleicht missfallen und macht ihm böses Blut. Oh, schnöde Schmach. Traf einen Menschen je ein solches Ungemach? Ja, aber Witzke, Geck! Und muss ich noch beeilen, was er im Schilde führt, mir selber mitzuteilen? Gut, dass mein anderer Name enttäuschte, wer ich sei. Der Hohlkopf war ja blind in seiner Raserei. Doch litt ich schon so viel, hätte ich mich zwingen müssen, was mir zu fürchten steht, bis auf den Rest zu wissen. Auf! Er ist noch nicht fern. Ich nutze sein Vertrauen, um der Begebenheit bis auf den Grund zu schauen. Was werde ich hören? Die Angst ist nicht gering. Wer sucht, der findet oft mehr, als er zu suchen ging. Ja, vielleicht war es ein Glück, dass er so schnell verschwunden, dass ich vergebens rief und ihn nicht mehr gefunden. Er hätte die Qual bemerkt, von der das Herz mir voll und würde wissen, was er doch nicht wissen soll. Doch bin ich nicht der Mann, der jeden Brocken frisst und dem im Hühnerstall der Fuchs willkommen ist. Mein Ruf steht auf dem Spiel, betrachte ich es genau. Denn Agnes ist bereits so gut wie meine Frau. Was blieb ich auch so lang verwünschte Reiserei? Doch dieses Mal, Monsieur! Halt's Maul, kommt her, ihr zwei! Du da, du da! Ja. Wo kommt her? Ich sag euch, ihr sollt kommen. Oh, wehe, macht mir Furcht. Mein Herz ist ganz beklommen. Schau die Verräter an. Das pflichtvergessene Paar. Ist das gehorsam sein, als ich auf Reisen war? Herr, fresst mich nicht auf, hier falle ich euch zu Füßen. Den hab ich, wette drauf, ein toller Hund gebissen. Mir geht die Luft aus. Ach, ich weiß nicht, wo ich bleib. Am liebsten risse ich die Kleider mir vom Leib. Wer hieß euch den Kanaillen ohne Gleichen, dass hier ein junger Mann, hey, denkst du fortzuschleichen? Ich will, ihr sollt mir beide, du, wenn du dich rührst, ich will, ihr beide sollt mir, was? Ihr sollt mir beide, still! Wer sich hier muckst, Potzblitz, den werd ich niederschlagen! Wie konnte dieser Mensch hier einzudringen wagen? Ja, hurtig, ungesäumt! Hier auf der Stelle spricht! Oh, der kann mir so dann nur so. Träumt nicht! Antwortet mir! Mir wird ganz schlecht. Ich sterb. Ich bin in Schweiß. Ich muss erst Atem schöpfen. Muss ein paar Schritte tun und mir den Rock aufknöpfen. Wer hätte das gedacht, dass er, den ich so klein gekannt, aufwachsen wird dazu? Gott, welche Pein! Ich denke, besser wär's, ich hole mir die Kunde in aller Freundlichkeit aus ihrem eigenen Munde. Komm, sänftige dich, mein Herz, bezähme deine Wut. Geduld, Geduld, ganz sacht, ganz sacht. Ja, so ist gut. Steh auf und drin im Haus, sag Agnes, sie soll kommen. Nein, bleibt! Die Neuigkeit wird sonst vorweggenommen. Die Sorge, die mich quält, verrät man ihr im Haus. Drum gehe ich lieber selbst und hole sie heraus. Ihr beide wartet hier. Mein Mein Gott, wie blickt er greulich. Er hat mir Furcht gemacht und eine Furcht abscheulich. Kein Christenmensch hat je mich so in Schreck gejagt. Der junge Herr. Du siehst, ich hab dir's gleich gesagt. Der Teufel kennt sich aus. Er lässt uns hier gleich Drachen zu zweit in diesem Haus das arme Ding bewachen, wo niemand von ihr weiß und keiner sie entdeckt. Warum in aller Welt hält er sie so versteckt? Wenn einer sie besucht, so wird er eifersüchtig. Doch woher kommt ihm das? Ist er im Kopf nicht richtig? Das kommt von seiner Eifersucht. Ja, doch wieso? Was heißt's, dass er so schilt und flucht? Das heißt, die Eifersucht, versteh mich recht, mein Kind, die macht, dass einer, ja, dass keine Ruhe erfindt. Am liebsten würde er jeden von seiner Türe jagen. Ich könnte dir das gut mit einem Beispiel sagen, das dir den Sachverhalt noch deutlicher erklärt. Denk dir, du hättest just die Suppe auf dem Herd. So ein Hungerleider kommt und macht sich drüber her. Da kriegst du doch die Wut und setzest dich zur Wehr. Ja, das verstehe ich. Und? Na ja, so ist es genau. Die Suppe für den Mann ist eben seine Frau. Und hat nun solch ein Mann den anderen Mann entdeckt, der seine Finger gern in fremde Töpfe steckt. So wird er alsobald sich äußerst zornig zeigen. Doch meine ich, ist der Zorn nicht allen Männern eigen. Es gibt doch manchen Mann, der sieht es gerade gern, wenn seine Frau spaziert mit hübschen jungen Herren. Und nicht jeder Mann bewacht so ängstlich sein Vergnügen und gönnt es anderen auch. Mein Auge muss mich trügen, wenn er nicht wiederkommt. Dein Auge, Frau, sieht gut. Er kommt. Wie finster. Schau. Ja, ihm ist schlecht zumut. Es gibt eine Regel, klug und nützlich, die den Kaiser Augustus einst gelehrt, ein alter griechischer Weiser. Wenn man um irgendetwas in großen Zorn gerät, so rezitiere man zunächst das Alphabet, damit sich mittlerweile besänftige die Galle und keine Tat geschieht, die hinterher missfalle. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N. Oh, Agnes, komm. Ihr beiden, marsch ins Haus. Hübsch so spazieren gehen. Sehr hübsch. Schön Wetter. Schön. Zu Hause ist nichts geschehen. Die kleine Katze starb. Wie schade. Doch dünkt es mich, wir sterben allzumal und jeder lebt für sich. Als ich verreist war, hat's geregnet mittlerweile? Nein. Hattest Langeweile? Ich hab nie Langeweile. Was hast in all der Zeit du eigentlich gemacht? 6 Mützen, denke ich, und Hemden für die Nacht. Die Welt, mein liebes Kind, ist wunderlich und dunkel und voll von bösem Klatsch und hässlichem Gemunkel. Denk, Nachbarn sagten mir, derweil ich reiste, wäre im Haus erschienen hier ein fremder junger Herr. Du hättest mehrmals dich von ihm besuchen lassen. Ich habe es nicht geglaubt und könnt's auch gar nicht fassen. Es ist, ich wette drauf, Verleumdung unerhört. Nein, wettet lieber nicht. Wahrhaftig, ihr verlört. Wie, was? Ein junger Mann, ist's wirklich wahr? Ja, sicher. Und das Tag aus, Tag ein, kaum von der Stelle wich er. Mich dünkt zum wenigsten, es spricht die Offenheit, mit der sie dies gesteht, für ihre Ehrbarkeit. Doch, Agnes, irre ich nicht, ist mein Befehl ergangen, hier keine fremden Leute im Hause zu empfangen. Ihr wisst nur nicht, warum. Sonst hättet sicherlich ihr selbst in diesem Fall genau getan wie ich. Vielleicht. Erzähle mir in Kürze, was geschehen. Kaum glaublich ist's. Doch wahr, ihr werdet selber sehen. Ich saß auf dem Balkon mit meiner Näherei, da geht auf diesem Platz ein junger Mann vorbei. Ein hübscher junger Mann. der, als er mich erblickte, sogleich voll Lebensart sich grüßend vor mir bückte. Und dass er nicht vermein, mir fehls an Höflichkeit, gab ich die Reverenz zurück von meiner Seite. Er wiederholt sofort die Höflichkeitsbezeugung, und ich, im gleichen Takt, erwidere die Verbeugung. Er gibt zum dritten Mal das Kompliment zurück, ich auch zum dritten Mal, im gleichen Augenblick. Er geht und kommt und geht, und höflich ohne Grenzen macht er mir jedes Mal erneute Reverenzen, und hätte schließlich nicht der Abend ihn vertrieben, wäre ich in einem fort auf meinem Platz geblieben, denn weichen wollte ich nicht, sonst fiel es ihm noch bei, dass seine Lebensart der meinen über sei. Ja, ja, gut, gut. Des andern Tags erschien vor unserer Tür ein altes Mütterlein, und die sprach so zu mir: Mein Kind, das über euch des Himmels Segen wallt und eure Schönheit euch für alle Zeit erhalt. Er hat euch aber nicht dazu so reich bedacht, dass ihr so schlecht Gebrauch von seinen Gaben macht. Denn wisset, jammervoll habt ihr ein Herz versehrt, das euretwegen sich in bitterem Gram verzehrt. Die Satansdienerin, erhole sie der Teufel. Ich hätte wen verletzt? Fragt ich zurück voll Zweifel. Verwundet, sagt sie, ja und schwer, dass ihr's nur wisst, den Herrn, der gestern hier euch vom Balkon begrüßt. O weh, so rief ich gleich. »Ließ ich denn aus Versehen was auf ihn fallen? Sagt, wie konnte das geschehen? Nein«, sprach sie, »euer Blick hat dies zu Weg gebracht. Sein ganzes Unglück kommt durch eure Augenmacht, mein Gott«, sag ich, und war vor Schrecken ganz benommen. »Aus meinen Augen sollt ein solches Übel kommen? Ja«, sagt sie drauf, »mein Kind, aus eurer Augen Sitz sprüht ein verderblicher, euch unbekannter Blitz. Kurzum, er schwindet hin, der Arme, nicht zu halten und wird«, dies war das Wort der mitleidsvollen Alten, sofern ihr ihm nicht helft, durch eure Grausamkeit ein kalter Leichnam sein. Und das in kurzer Zeit, mein Gott! Ich möchte doch den Kummer nicht erleben, doch sag mir, was er will. Wie kann ich Hilfe geben? So ich. Und sie, mein Kind, genug, wenn er verlangt, dass er euch sehen darf und dass sie ihn empfangt. Da liegt die Medizin, denn nur in eurem Auge, das ihn zu Fall gebracht, wohnt Heilung, die ihm tauge. »Ei«, sag ich, »steht es so? Nun, das ist schnell geschehen. Er kann mich hier getrost, so oft er will, besehen.« »Hexe, verfluchte, du Verpesterin der Seelen, du sollst für deine Kunst im Höllenfeuer schwelen.« »Seht, also trug sich's zu. Er kam und ward gesund. Ihr selber müsst gestehen, ich handelte mit Grund, denn konnte ich schließlich ihn mit ruhigem Gewissen so hilflos sterben sehen. Wie müsste ich dafür büßen? Ich, die um fremdes Leid sich so viel Kummer macht, ich kann ja nicht mal sehen, wie man ein Hühnchen schlacht. Ihre Einfalt ist, das alles zuzuschreiben, und Schuld trägt hier allein mein langes Ausbreiten, wenn nur der Galgenstrick am Ende sein Belieben nicht übers Spiel hinaus vermessentlich getrieben. Was habt ihr? Seid ihr bös? Mich dünkt, ich seh's euch an. War das, was ich erzählt, vielleicht nicht wohlgetan? Doch, doch. Erzähl, wie sich die Sache weitermachte und wie der junge Mann die Zeit bei dir verbrachte. Ach, hättet ihr gesehen, wie er sich wohl befand und wie beim ersten Blick sein Übel gleich verschwand. Wie er mir zum Geschenk ein zierlich Kästchen brachte. So. Und wie reichlich er Georgette und auch Alain bedachte. Ihr hättet selber Freud und liebtet ihn wie wir. Kann sein. Was tat er denn, wenn er allein mit dir? Er sprach. Von Liebe sei sein ganzes Herz entglommen. Er sprach so wunderschön, wie ich noch nichts vernommen. Sprach Worte, gar so süß. Man kennt sich selber nicht, so wunderbarlich ist's. Und immer wenn er spricht, läuft's über den Rücken mir. Ganz kitzlig. Und hier drinnen regt sich, ich weiß nicht was, so wohl wird mir zu sinnen. Nun, außer dem Gespräch und all den Höflichkeiten, erwies er dir nicht sonst etwelche Zärtlichkeiten? Ei, freilich, gar so viel. Er nahm zu jeder Frist mir Hand und Arm und hat sie immerfort geküsst. Sonst nahm er weiter nichts. Komm, Agnes, lass mich fragen. Doch, er raubte mir... Was? Die was? Ich darf's nicht sagen, ich fürchte, es macht euch nur von neuem böses nein, Blut. Doch! Beim Himmel, nein! So schwört mir, ihr bleibt gut. Ich schwör's. Er raubte mir. Ich sehe euch schon verdrossen. Nein! Doch! Nein, nein, nein, nein! Zum Teufel, welche Possen! Was hat er dir geraubt? Die! Ich leide hier, wie die Verdammten tun. Die Schleife, die ihr mir geschenkt habt. Es ist wahr, ich konnte mich nicht erwehren. Die Schleife, Gott sei Dank. Doch, Agnes, lass mich hören, hat er nicht mehr getan, als er den Arm geküsst? Nein. Aber tut man denn noch mehr? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nur um das Übel, das ihn heimgesucht, zu stillen, hat er nicht mehr verlangt von deinem guten Willen? Nein, urteilt selber nur. Ihr seht doch, es ist klar, dass ich in seiner Not zu allem willig war. Dem Himmel Dank, das wäre noch einmal gut gegangen. Ein Hundsfott will ich sein, lass ich mich nochmals fangen. Nun, deine Einfalt, Kind, ist schuld an dem Versehen. Drum sage ich weiter nichts. Geschehen ist geschehen. Der Mensch hat dich getäuscht. Nein. Er sagt dir schöne Sachen, um hinterher, ich weiß, dich einfach auszulachen. Oh, er nicht. Oh nein, er schwor mir's 100-mal. Ich weiß, was Schwüre sind in einem solchen Fall. Doch, Agnes, merke dir, Geschenke anzunehmen und sich den Schmeicheleien der jungen Herren bequemen, bis man als Medizin für den verliebten Schmerz euch Arm und Hände küsst und kitzelt euer Herz. Das ist Todsünde, Kind. Ja, glaube mir's. Schwere Sünde. Todsünde wäre das? So sag mir doch die Gründe. Gründe sind ein göttlicher Beschluss. Er lehrt uns, dass solch Tun den Himmel kränken muss. Den Himmel kränken? Muss das den Himmel kränken? Es tut doch gar zu gut, auch nur daran zu denken. Ich selber wundere mich, dass ich so herrlich fand, und früher war mir doch das alles unbekannt. Vergnügen freilich machte, verstehe mich recht, diese Streicheln, die Liebeshändelei, das zärtlich tun und schmeicheln, vorausgesetzt, dass man's in Ehren tut, mein Kind. Im ehelichen Stand ist sowas keine Sünd. Wenn man verehelicht, ist's keine Sünde mehr? Nein. Oh, dann verehelicht mich schnell, ich bitte sehr. Schau, wie sich da genau dein Wunsch zu meinem fand. Denn just zu diesem Zweck kam ich zurück vom Land. Ist's möglich? Ja, gewiss. Ach Gott, werde ich mich freuen. Das glaube ich wohl, dich wird der Ehestand nicht rein. Wir beide würden uns... Ja, sicher, und das gleich. Ach, wenn das wirklich wäre, liebkosen wollte ich euch. Oh, was das angeht, wie du mir, so ich dir. Ich kenne mich niemals aus, wenn einer spaßt mit mir. Sprecht ihr in vollem Ernst? Im Ernst? Du wirst es sehen. Wir werden Mann und Frau? Heute Abend wird's geschehen. Heute Abend schon? Noch halt. Der Spaß bringt dich zum Lachen. Ja. Dein Vergnügen, Kind, soll mir Vergnügen machen. Was täte ich nicht für euch aus lauter Dankbarkeit? Nun dürfen er und ich uns lieben alle Zeit. Er? Wer? Wer? Er! Ei, er! Ja. Er dürfte hier nicht zählen. Du scheinst den Gatten dir ein wenig schnell zu wählen. Ich habe und damit Schluss einen besseren Mann für dich. Nein. Und was den Er betrifft, wünsch und befehle ich und brech den auch ins Grab die vorgetäuschte Wunde. Du brichst den Handel ab. Nein. Ich will's und das zur Stunde. Und mach dir hier vom Haus ein Kompliment, schlägst du die Tür mit eigener Hand ihm vor der Nase zu. Und klopft er, wirfst du ihn dort vom Balkon mit Steinen. Das wird ihn lehren, hier noch einmal zu erscheinen. Hör, Agnes, dass du's weißt. Ich schau im Haus versteckt den ganzen Vorgang zu und nichts bleibt unentdeckt. Und er ist gar so hübsch und hat mich... Schöne Sitten! Ich bring's nicht übers Herz. Kein Wort mehr darf ich bitten. Ins Haus! Ich soll... Ihr wollt... Das Heulen lass nur sein. Ich sag's, ich bin hier Herr. Gehorche! Marsch hinein! Bravo, der Streich gelang, ich freue mich unverhohlen. Ihr tatet wunderbar, ganz so wie ich befohlen. Nach allen Regeln war der Windhund abgeführt. So geht es, merkt euch das, wo Weisheit dirigiert. Du ließest dich, mein Kind, aus Einfalt beinahe fangen. Bedenk, wie weit du schon ganz aus Versehen gegangen. Du liefest geradenwegs, hätte ich dich nicht belehrt, die breite Straße hin, drauf man zur Hölle fährt. Doch zogst du dich durch mich und meinen Rat gescheit grad noch einmal heraus in aller Ehrbarkeit. Die Art, wie ich den Stein dich auf ihn werfen sehen, der ihm sein Luftschloss ließ in tausend Trümmer gehen, bestärkt mich in dem Plan, von dem ich dir erzählt. Ohne Aufschub riste dich, heut werden wir vermählt. Oh. Doch dünkt es mich vorerst, dass nunmehr an der Reihe ein kleiner Vortrag sei, der dir zum Heil gedeiht. Den Ehevertrag bestelle ich dann, ihr zwei ins Haus. Bereitet alles vor zu unserem Hochzeitsschmaus. Nun, Agnes, hör mich an. Das Nähzeug aus den Händen, den Kopf hoch, das Gesicht ein wenig zu mir wenden. Hier, hierher. Schau mich an, dieweil ich mit dir red, damit aufs letzte Wort dir nichts verloren geht. Die Ehe, Agnes, ist kein Kinderspiel, mitnichten. Der Stand der Ehefrau erfordert strenge Pflichten. Wenn man von Mann und Frau auch von zwei Hälften spricht, zwei gleiche Hälften sind sie drum noch lange nicht. Und der Gehorsam, den ein redlicher Soldat dem Hauptmann, der ihn führt, als er zu leisten hat, ist gar nichts im Vergleich mit der Ergebenheit und mit der Demut, Kind, und mit der Folgsamkeit und der Gefügigkeit, mit der die Frau verehrt ihn, der ihr Mann, ihr Haupt, ihr Meister und ihr Herr. Die Frauen heutzutage vergessen oft die Zucht, doch trage nie bei dir das schlechte Beispiel Frucht. Nimm nie zum Vorbild die koketten Schlampen dir, die in der ganzen Stadt verrufen sind dafür. Denk, dass es Kessel gibt, tief in der Hölle Schlünden, drin brodeln schlechte Frauen zur Strafe ihrer Sünden. So, einen Knicks. Was nun den Ehestand betrifft, so habe ich über ihn hier eine kleine Schrift, die jeder Frau erklärt, des Ehestands Befehle. Den Autor kenne ich nicht, zu seiner brave Seele. Dies ist das einzige Buch, das du zu lesen hast. Komm, lass uns einmal sehen, ob du auch alles fasst. Die Regeln des Ehestandes. Ah, Regeln des Ehestandes. Erste Regel, jene, die ein Band voll Ehren einem fremden Bett gesellt, lasse sich bei Zeiten lehren. Trotzdem braucht der schnöden Welt, dass sie für sich allein der Gatte unterhält. Ja, was das zu sagen hat, werde ich dir schon erklären. Lies du nur fort, für heute genügt mir's, dich zu hören. Zweite Regel, niemals trag sie eine Zier, sei's der Mann, beföhl es ihr. Weg mit losem Augenwinken. Mit losem Augenwinken? Mit Pomaden, Pudern schminken und mit allen Künsteleien. Drauf die Eitelkeit erpicht, sie sind ein tödlich Gift, das eure Ehre kränket und die allein ans Schönsein denket. Für ihren Gatten tut sie's nicht. Allein an schöne Dinge für ihren Gatten tut sie's nicht. Tut sie's nicht, dritte Regel. Will dir ein Mann Geschenke geben, fühl deine Ehre sich gekränkt. Denn im Jahrhundert drin wir leben. Wird leider nichts für nichts verschenkt, vierte Regel, die Promenaden vor der Welt, den Schmaus, den man im Freien hält. Soll die Hausfrau sich versagen, denn die Weisen sagen all, immer wird in solchem Fall der Gemahl die Kosten tragen, fünfte Regel. Ja, lies nun alleine fort und später werde ich dir die Dinge Schritt für Schritt erklären nach Gebühr. Gerade fällt mir ein Geschäft, das mir zu tun blieb, ein. Ich sage nur ein Wort, es wird nicht lange sein. Du geh ins Haus. Und hab dieses Büchlein stets bei dir. Kommt ein Besuch, so sag, ich bin gleich wieder hier. Nichts Besseres konnte ich tun, als sie zur Gattin küren. Die Seelchen werde ich ganz nach meinem Wunsch formieren. So wie ein Stückchen Wachs, das man in Fingern hält und knetet es und dreht's, ganz wie es uns gefällt. Geschwätzig hat der Franz sich selbst ein Bein gestellt. Da sieht man's wieder mal, wo's uns Franzosen fehlt. Begünstigt irgendwen ein zärtlich Abenteuer und keiner weiß davon, so ist's ihm nicht geheuer. Die blöde Eitelkeit macht ihm dermaßen Not, ehe er es nicht erzählt, schießt er sich lieber tot. Ich glaub, die Weiber sind vom Teufel ganz besessen, die diesen wind'gen Herrn zuliebe sich vergessen und die... Er kommt. Nun still, verstell ich mich geschickt, entdeckt er mir gar bald, wo ihn der Stiefel drückt. Ich komm von eurem Haus. Das Schicksal scheint zu wollen, dass wir trotz meiner Mühe uns dort nicht treffen sollen. Doch ich versuche so oft, bis ihr zu Hause seid. Du lieber Gott, so lasst die leere Förmlichkeit. Bedeckt euch, sans façon. Und nun, was macht die Liebelei? Erfahre ich, Herr Horace, dass man erfolgreich sei? Seitdem ich meiner Treue mein Herz vor euch enthüllt, scheint leider das Geschick mir nicht nach Wunsch gewillt. Oh, wie kommt denn das? Ach, Durch Fortunens Tücke kehrt gerade heute vom Land der Alte dort zurück. Welch Missgeschick! Noch mehr! Zu meinem größten Leid weiß über unseren Fall der alte Fuchs Bescheid. So schnell bekam er Wind? Wie kommt denn das zum Teufel? Was weiß ich? Kurz und gut, es ist außer allem Zweifel. Ich komme zum Stelldichein um die gewohnte Zeit und sehe mich schon belohnt durch ihre Zärtlichkeit, als völlig ausgetauscht in Haltung, Ton und Mienen der Knecht und seine Frau hier unterm Tor erschienen. Sie schreien mich an, marsch fort, ihr kommt hier nicht zu Pass, und werfen, bums, die Tür ins Schloss mir vor der Nase. Euch vor der Nase? Mir vor der Nase. Welch ein Betrag! Ich wollte schließlich durch die Tür noch etwas sagen, doch was ich auch erfand, stets hörte ich das Geplärr, ihr kommt hier nicht herein, verboten hat's der Herr, ihr kommt hier nicht herein, verboten hat's der Herr. Und machten euch nicht auf. Im gleichen Augenblicke vom Fenster Agnes winkt, ihr Wächter sei zurücke und heißt mich weitergehen mit finsterem Gesicht und wirft einen Stein nach mir, von ziemlichem Gewicht. Einen Stein? Das war der Lohn, das war die Liebesspende und ziemlich umfangreich für solche zarten Hände. Zeigt her, das soll mich doch, das ist kein Praliné. Und hässlich ist der Fall, in dem ihr seid, ich sehe. Muss mir zum Trotz so rasch der Alte wiederkehren. Ich teile euren Schmerz, das darf ich euch beschwören. Der Kerl verdirbt mein Spiel. In uns ist leicht getan, der Wege gibt's genug, ihr bindet wieder an. Für einen Mann wie er ist das ein Kinderspiel. Sie liebt euch doch. Und ob? Dann kommt ihr auch ans Ziel. Doch was mich überrascht ist, was noch mehr geschehen. Was mehr geschehen? Weit mehr, ihr werdet sehen. Denkt, welche kühne List das schöne Kind erfand. Wer hätte das erhofft von ihrem Unverstand? Hm. Man muss es zugestehen, die Liebe ist ein Meister. Ganz wie es ihr beliebt, verändert sie die Geister. Ja, auf einen Zauberwink zerbricht vor ihren Waffen ein jedes Hindernis, das die Natur erschaffen. Den Trüben macht sie froh, den Faulen lässt sie springen und wird die Einfalt selbst auf schlaue Streiche bringen. Schlaue Streiche bringen? Dies letzte Wunderfreund durfte ich an Agnes sehen. Gab sie mit ihrem Blick nicht deutlich zu verstehen, hinweg, ich darf euch hier nicht fürder mir begegnen, jetzt weiß ich, was ihr wollt, dies hab ich zu entgegnen. Dann flog aus ihrer Hand der Stein, mich zu begrüßen. Der Stein. Doch mit dem Stein fiel auch ein Briefchen mir zu Füßen. Ein Briefchen, ei. Der Brief erklärt den Stein. Ist nicht ein witziger Streich? Die Geistesgegenwart. Ich seh's, ihr wundert euch. Ist das nicht amüsant? Jetzt spielt mit seinen Grillen der alte Cerberus den Dummkopf wider Willen, was? Ja, sehr drollig. Nicht? So lacht den Esel aus. Ja. Den Kerl, der sich verschanzt in seinem eigenen Haus, der drinnen gegen mich die Leutchen aufgehetzt in seiner Eifersucht, den hat zu guter Letzt sie, die er albern wähnt, weil er sie so erzogen, mit seiner eigenen List grad ins Gesicht betrogen. In aller meiner Not kann ich's nicht anders machen, als denke ich irgendwann aus Herzensgrunde lachen. Ihr lacht nicht halb genug, erlaubt, dass ich's euch sag. Verzeiht, ich lache schon so viel, als ich vermag. Jetzt werde ich euch als Freund auch noch das Briefchen lesen. Aus jeder Zeile spricht ihr ganz Gefühl und Wesen. Da sieht man's wieder mal, wozu die Schreibkunst Not, die man ihr beigebracht, obwohl ich es verbot. Ich möchte euch schreiben und bin in großer Verlegenheit. Da ich anfange einzusehen, dass man mich zeitlebens in Unwissenheit gehalten hat, habe ich Furcht, irgendetwas Ungehöriges zu schreiben. In Wahrheit, ich weiß nicht, was ihr mir angetan habt, aber ich fühle, dass ich mich um das, was man mich gegen euch zu tun zwingt, zu Tode kränke. Man sagt mir sehr bestimmt, dass alle jungen Männer Verführer seien, aber ich versichere euch, dass ich mir von euch so etwas nicht vorstellen kann. Was ihr mir sagtet, hat mich so gerührt und getroffen, dass ich nicht glauben kann, es seien Lügen. Sagt mir frei und offen, wie es sich damit verhält. Denn da ich selbst ohn Arg bin, so würdet ihr das allergrößte Unrecht von der Welt begehen, wenn ihr mich täuschtet. Und ich glaube, ich würde vor Kummer darüber sterben. Hündin. Was? Oh, nichts, ich hüstelte nur eben. Kann's einen Liebesbrief voll zarterer Worte geben. Zeigt sich ihr naturell nicht unbefleckt und frei, trotz aller Teufelsmühen verwünschter Tyrannei, und ist nicht strafbar und verbrecherisch das Trachten, so reinen Herzensgrund bösartig zu umnachten, bis in Unwissenheit und Dumpfheit unerhört man schließlich ihres Geists natürlich Licht zerstört. Fällt er mir in die Hände der Wüste, schlage tot, der Flegel, der Hanswurst, der Hausknecht, der mir droht. Adieu! Was habt ihr denn so schnell? Och, es fällt mir gerade im Augenblick was ein, das große Eile hat. Und sie sitzt drinnen fest, sagt, wisst ihr keinen Rat, wer irgend sonst zum Haus geregelt Zugang hat. Vor dem Bedientenpack muss ich die Segel streichen, der Knecht mit seiner Frau lässt sich durch nichts erweichen. Vor kurzem hatte ich noch ein altes Weib zur Hand, die sich auf solch Geschäft verteufelt gut verstand. Sie hat denn auch zuerst mit Glück für mich geworben, doch seit 4 Tagen ist die gute Frau verstorben. Die gute Frau. Ihr wüsstet kein Mittel, keinen Schlich? Ich? Nein. Doch, glaube ich, Freund, euch glückt's auch ohne mich. Lebt wohl denn. Mein Vertrauen, ihr seht, ist ohne Maßen. Was? Muss ich mich von ihm zu Tode kränken lassen? Bei solchen Qualen sich verstellen, das ist hart. Für eine Einfalt, schau, welch Geistesgegenwart. Sie hat sich nur vor mir als Einfalt aufgeführt, oder der Teufel selbst hat ihr den Geist souffliert. Und dieser Brief, ihr Brief, der vollends ist mein Grab. Ich seh's, dass sie dem Schuft sich rettungslos ergab. Ich leide doppelt schlimm durch diesen Herzensraub, nicht nur die Ehre. Auch die Liebe liegt im Staub. Hab ich um meine Wahl so lang philosophiert, dass mich zuletzt ihr Reiz Hals über Kopf verführt? Sie hat nicht Geld, noch Stand, noch Freunde, noch Verwandte. Verrät die Sorg und müde ich auf sie Verwandte, und dennoch lieb ich sie, trotz diesem Schelmenstück, und kann von dieser Zärtlichkeit nicht mehr zurück. Ich tobe, ich platze fast. Dummkopf, schämst du dich nicht? Am liebsten schlüge ich mir selber ins Gesicht. Geh noch mal hinein. Nur um zu sehen, wie dreist mir die Verräterin noch jetzt die Stirne weist. O Himmel, halt mein Haupt von dieser Schande rein. Doch wenn's geschrieben steht, und es muss einmal sein, so gib mir wenigstens zu diesen Schicksalsgaben die Fassung und Geduld. Wir andere Männer haben. Was fange ich nur im Haus, was außerm Hause an, bis ich das Spiel verdarb dem windigen Galan? Wird meine Schande mir, mein Unglück wirklich wahr? Bei Gott, dann sterbe ich. Ich fühl's hier drinnen klar. Mit welcher Stirn ertrug die Bübin meine Blicke? In dreister Seelenruhm verbarg sie ihre Tücke. Ich war erzürnt, empört, verzweifelt über sie, und dennoch schien sie mir so schön wie nie. Was? Ließ ich sie erziehen nach meinem eigenen Plan und wandte so viel Mühe und Zärtlichkeit daran, dass sie ein junger Narr, den sie sich vergafft, mir vor der Nase weg zu guter Letzt noch rafft? Jetzt, wo sie doch schon halb und halb mit mir vermählt? Nein, nein, mein kleiner Freund, du Dummkopf, weit gefehlt! Umwirb sie, wie du magst, bevor ich unterliege, will ich doch erst mal sehen, ob ich dich nicht besiege. Monsieur! Kommt, Freunde, kommt! Aus zuverlässigem Munde habe ich von eurer treu unzweifelhafte Kunde. Ach. Denkt, welche Schmach für euch, ihr Kinder, wird es heißen, gelänge es, eurem Herrn die Ehre zu entreißen. Ja. Ihr könntet nirgendwo euch verlassen sehen, mit Fingern wiese man euch im Vorübergehen. Drum, denn so gut wie mich betrifft auch euch die Sache, ist eurerseits vor Not die allerschärfste Wache, damit auf keinen Fall der windige Patron... Ihr habt's uns ja gezeigt, wir kennen die Lektion. Doch darf er keinesfalls durch Schöntun euch verführen. Nein, wahrlich. Keine Sorg, wir lassen uns nicht rühren. Wenn er nun schmeicheln kommt... Alle, mein gutes Herz, stimm mir ein wenig bei in meinem Liebesschmerz. Ihr seid ein Narr. Sehr gut. Georgette, mein Turteltäubchen, du siehst so reizend aus in deinem weißen Häubchen. Seid ein dreister Tropf, ein Dummkopf. Prächtig gut. Ich bin ein Mann, für den man nicht umsonst was tut. Für eine Gefälligkeit kann man mich sehr verpflichten. Lass einen Vorschuss dir, Alain, sogleich entrichten. Oh. Ein Trinket für Georgette, hier für ein hübsches Band. Mm. Für den zukünftigen Lohn ist nur ein kleines Pfand. Der einzige Gegendienst, den ich von euch erflehe, ist, dass ich einmal nur die schöne Herrin sehe. Aber fort! Gut! Fort! Gut! Fort, Kumpan! Gut! Holla! Es ist genug! Hast du nicht wohlgetan? Ist das die rechte Art? Sollen wir ihn so bezähmen? Vollkommen! Nur das Geld, das durftet ihr nicht nehmen. Wie konnte ich auf dem Punkt nur so vergesslich sein? Wollt ihr das auf der Stelle wie es repetieren? Nein, nicht ins Haus. Ihr braucht es nur zu sagen. Nein, sag ich, geht ins Haus. Soll ich es nochmal sagen? Ich lasse euch das Geld. Ah. Geht, später treffe ich euch. Ja. Habt überall ein Auge und spielt mir keinen Streich. Ich nehme als Spion, der scharf auf alles passe, den Seifensieder dort im Winkel seiner Gasse. Sie selber bleibt im Haus von jetzt ab kurzerhand. Dort halte ich selber Wacht. Auf ewig sind verbannt Putzmacherin, Friseusen, Windje Krämerinnen, in Taschentüchern Schleifen, Handschuhen, Stickerinnen, der Trotz, der überall zu jeder Tageszeit geschäftig ist, im Dienst der Liebesheimlichkeit. Ich hab die Welt gesehen, ich kenne diese Schminke. Mein Bürschchen müsste sein Erzmeister aller Ränke, wenn sich ein Mäuschen nur durch diese Türe schleicht. Herr Arnolf! Welch Glück, dass ich euch hier erreicht! Zum Teufel, nein, seid ihr's! Wie konnte das geschehen? Rasch unter das Vordach hier, man kann vom Haus uns sehen. Gerade eben glückte mir, ich schwör's, ein knapp entweichen. Als ich ins Gässchen bog und dachte, nichts dergleichen, sah auf dem Rückbalkon ich Agnes stehen. Allein, sie sog den frischen Duft der hohen Bäume ein. Ein Zeichen gibt sie flugs und kommt ohne viele Worte herab und öffnet mir die kleine Gartenpforte. Doch kaum, dass wir zu zweit in ihrem Zimmer halten, als auf der Treppe wir die Schritte hören des Alten. Sie tut das Einzige darauf, das ihr zu tun geblieben, in einen großen Schrank mich 1, 2, 3 zu schieben, schließt ab, er tritt herein. Nein. Ich konnte ihn zwar nicht sehen, doch hörte ich ihn tapp, tapp mit schweren Schritten gehen. Kein Wörtlein. Seufzer nur verrieten, was er fühle. Auch mussten seiner Wut entgelten Tisch und Stühle. Ich zweifle nicht daran, dass dieser halbe Narr dem Streich, der ihm gespielt, schon auf den Spuren war. Doch ohne, dass ein Wort verriete, was ihn plage, springt er zur Tür hinaus und ich aus dem Verschlage. Sie wollte freilich nicht aus Furcht vor unserem Alten in ihrem Zimmer dort mich über Tag behalten. Das Wagnis schien zu groß. Doch heut noch schleich ich sacht zu ihr ins Kämmerlein. Wenn's dunkelt, bei der Nacht, ganz leise huste ich, sobald ich eingetroffen. Im Augenblick darauf steht mir ihr Fenster offen. Auf einer Leiter dann von Agnes sekundiert, denk ich, dass mir der Stieg ins Zimmer glücken wird. Ihr seid mein einziger Freund, euch darf ich nichts verhehlen. Auch wird dein volles Herz erleichtert durchs Erzählen, denn würde dir zuteil die allerhöchste Lust. Ein etwas fehlt dem Glück, wenn du's verschweigen musst. Ich seh es, wie's euch bewegt, dass mir das Glück so lacht. Lebt wohl, denn viel zu tun gibt's noch bis heute Nacht. Was? Gönnt der böse Stern, der über mir beschließt, mir keinen Augenblick zum Atemholen Frist? Muss ich der Gimpel sein in meinen reifen Jahren von einem jungen Ding und einem frechen Narren? Nein, Schicksal, Henkersknecht, ich lasse mich nicht blenden. Die man so heiß begehrt, noch halt ich sie in Händen. Hat der unselige Mensch mir auch ihr Herz gestohlen, ich hindere ihn, mein Treu, sich noch den Rest zu holen. Und diese Nacht, der er sein Spiel gewonnen meint, wird minder süß vergehen, als es ihm jetzt so scheint. Ja, gegen diese Pest lässt sich ein Mittel finden. Kommt, Freunde, kommt. Ihr müsst euch mir verbünden. Der Mensch, ihr wisst ja wer. Nur kein Geräusch gemacht. Hofft, dass er mich erwischt, und zwar in dieser Nacht. Er steigt zu Agnes ein ins Kämmerlein auf Leitern, doch unser Hinterhalt bringt seinen Plan zum Scheitern. Wenn jeder von euch zwei einen guten Prügel nimmt und wenn der Dieb bereits zur letzten Sprosse klimmt, dann oben zu der Zeit stoß ich das Fenster auf, ihr mit dem Knüppel auf ihn los und drauf. Und zwar in einer Art, dass er den Spaß gedenkt und sich für künftige Zeit das Wiederkommen schenkt. Habt ihr zwei beide Mut zu dienen, meinem Zorn? Ja, ja, wenn's ans Prügeln geht, da brauch ich keinen Sporn, glaubt mir's. Ich führe einen Schlag, der nicht von toter Hand geht. Ich, Monsieur, wenn ihr's auch nicht an meiner Hand seht, hab auch schon manches Mal recht kräftig mitgegeigt. Brav, geht dabei ins Haus und eins vor allem, schweigt. Dem Nächsten diene dies als nützliche Lektion. Und gilt es überall hierorts als guter Ton, dass es so den Galants der Gattinnen ergehe. Seh ich gehörnte hier weit weniger, als ich sehe. Verräter, musstet ihr euch gar so grob betragen? Wir taten nur, Monsieur, was ihr uns aufgetragen. Die Ausflucht hilft euch nicht, denn was ihr euch gebot war, schlagt ihn und nur das und niemals schlagt ihn tot. Auf seinen Rücken bloß und nicht auf Stirn und Schläfen. So sagte ich, sollt ihn das Ungewitter treffen. In welches Missgeschick verwickelt mich mein Los? Erschlagen liegt der Mensch, mein Gott, was tue ich bloß? Geht ihr ins Haus zurück! Euch soll der Teufel holen! Sprecht ihr ein Wort von dem, was Argo sich befohlen! Gleich wird der Morgen grauen. Ich gehe und hole mir Rat, wie man in solcher Not sich zu verhalten hat. Oh Gott, was wird aus mir? Was wird der Vater sagen, erfährt er plötzlich, dass ich seinen Sohn erschlagen? Ich muss doch einmal sehen, wer dort im Dunkeln geht. Hätte man vorausgesehen. Halt, Holla, steht! Halt! Ja, da! Holla, steht! Ja, Arnolf? Ja! Horace? Ja, ich. Bin ich denn ganz verwirrt? Ist ein Gespensterspuk ein Trugbild, das mich irrt? Ich sucht euch. Ich gestehe es. Ich bin um Rat verlegen. Und ich betrachte es drum als wahren Himmelssegen, dass ich euch treffen muss. Gerade hier zu dieser Frist und euch erzählen kann, wie mir es ergangen ist. Ich hatte größeres Glück, als ich es verhoffen wollte. Und das durch einen Schlag, der mich vernichten sollte. Man hatte droben Wind, woher ist mir nicht klar. Vom Fenster stell dich ein, das mir verheißen war. Ich war gerade auf dem Punkt, ins Kämmerlein zu springen. Da fällt mich unverhofft mit mächtigem Knüppelschwingen ein Tross dort oben an, dass ich vor solchem Prall den Schrankenhalt verliere und von der Leiter fall. Doch hat mich dieser Sturz, so hart er mich gebettet, vor ihrem Prügelschwall am Ende noch gerettet. Es scheint, sie wähnten mich in vollem Ernste tot und waren ihrerseits nun selbst in großer Not. Im Dunkeln hörte ich, wie unterdrückt sie fluchten und wechselseitig sich die Schuld zu geben suchten. Dann schlichen ohne Laut und Licht sie nah herbei und tasteten mich ab, ob ich gestorben sei. Mir fiel's, wie ihr begreift, gar leicht, bei dem Befühlen in voller Finsternis den toten Mann zu spielen. Da ziehen sie sich zurück in wohlverdientem Schreck. Und als ich schließlich mich erhob und wollte weg, da kommt das holde Kind. Kommt Agnes ganz verstört zum Orte, wo ich lag, weil oben sie gehört mit Sorge und mit Schreck das Schelten und Geschrei und dachte selber gar, dass ich ermordet sei. Da in dem Trubel man sie nicht in Acht genommen, so war es ihr geglückt, im Stillen zu entkommen, als sie mich lebend fand. Das strahlende Gesicht. Strahlende Gesicht. Die Tränenflut. Das Glück. Das Glück. Ich kann's beschreiben, nicht? Ja, was weiter? Kurz und gut, sie folgt ohne Überlegung dem Rate, den ihr gibt des Herzens, süße Regung, ist nicht zurückgekehrt ins Haus, vor dem ihr graut, und hat ihr Schicksal ganz in meine Hand vertraut. Bedenkt, zu welchem Schritt dies unschuldsvolle Leben die dreiste Tölpelei des alten Narren getrieben. Nun fürchte ich freilich nur, mein Vater wird ergrimmen. Nur wenig Zeit bleibt mir, ihn freundlicher zu stimmen. Drum bitte ich euch um eins, vergönnt mit eurem Willen, dass ich das schöne Kind euch übergebe im Stillen. Man muss sie vor der Welt und auch vor ihrem Alten, der nach ihr suchen wird, zunächst verborgen halten. Und davon abgesehen, dem hässlichsten Verdacht liegt ihre Unschuld bloß, nehme ich mich nicht in Acht. Und da ich von Beginn auf eure Weisheit baute und euch mein Liebesglück als Einzigen vertraute, seid ihr der Einzige, dem ich zu treuer Hand heute überlassen darf, dies zarte Herzensblut. Oh, schön gern! Ihr steht mein Haus mit viel Vergnügen offen. Darf ich den Freundschaftsdienst im Ernst von euch anrufen? Wie dankbar bin ich euch, dass ihr so gütig seid. Ich fürchtete von euch noch manche Schwierigkeiten. Doch ihr seid ein Mann von Welt. Und eure weise Tugend weiß zu entschuldigen, das Feuer meiner Jugend. Mein Diener hält bei ihr im Gässchen dort die Wacht. Halt! Doch wie machen wir's? Vorbei ist bald die Nacht. Empfing ich sie hier, so könnte es einer sehen. Und würde sie mit euch zu mir nach Hause gehen, schwätzt das Bedientenpack. Bringt lieber sie sofort zu besseren Sicherheit an einen dunkleren Ort. Das Gässchen dort ist gut. Ich warte hier im Schatten. Sehr weislich. Überall kommt Vorbedacht zustatten. Drum gehe ich jetzt sogleich und hole sie herbei. Und gehe dann selbst nach Haus. So gibt es kein Geschrei. Schicksal. Schicksal habe Dank. Und zahle ich noch so teuer. Du machst mein Unglück wett durch dieses Abenteuer. Hab keine Sorge. Das Haus, dahin man dich geleitet, ist ein ganz sicherer Ort für diese Zwischenzeit. Dich bei mir halten heißt uns beide ruinieren. Dort ist die Pforte, Kind, komm, lass dich ruhig führen. Warum verlässt du mich? Glaub, Agnes, es muss sein. So lass mich bitte doch nicht lange Zeit allein. Auch ich bin traurig, Kind, sobald ich fern von dir. Ach, wäre das wirklich wahr, so bliebest du bei mir. Wäre es möglich, dass dir noch ein böser Argwohn bliebe? Nein, nein. Du liebst mich nicht so heiß, wie ich dich liebe. Ja, komm nur. Man zerrt mich fort. Nein, dieser wackere Freund, der deine Hand genommen aus Eifer für uns zwei, ist er hierher gekommen. Ich kenne ihn aber nicht. Ihm folgen? Unbesorgt. Du bist in seiner Hand aufs Trefflichste versorgt. Ach, weit lieber würde ich an deiner Hand verweilen. Doch. So wartet doch. Lebt wohl. Der Tag graut. Ich muss eilen. Wann sehe ich dich aufs Neue? Glaub mir, es in kurzer Frist. Ach, welch öde Zeit, bis sie gekommen ist. Dem Himmel sei gedankt. Nun ist mein Glück im Hafen. Und ich kann ruhig gehen und ohne Sorge schlafen. Kommt her. Ihr werdet nicht dort drüben einquartiert. Ein anderer Unterschlupf ist für euch präpariert, wo euch kein Mensch mehr sieht, wo Schloss und Riegel dicht. Erkennst du, wer ich bin? Ich bin. Mein Gesicht in diesem Augenblick macht wohl, dass du erschrickst. Und unliebsam ist dir, dass du mich hier erblickst. Ich störe dir den Plan, den deine Liebe spann. Ruf mit den Augen nicht zu Hilfe, den Galan, der ist schon weit hinweg und kommt nicht mehr zurück. Oh, so jung und spiel schon so ein Teufelstück. Die Einfalt ohne gleich, die noch von nichts vernommen, mich fragt sie, ob durchs Ohr die kleinen Kinder kommen und weiß schon, wie man's treibt mit Rendezvous zur Nacht und heimlich mit dem Freund sie aus dem Staube macht. Ach Gott, welch ein Gemauns, welch Heulen, welch Gebuhle. Du gingest offenbar in eine gute Schule. Hat dein Galan dich über Nacht so kühn gemacht, Spitzbübin, die du bist? So eine Niedertracht! Mich hintergehen, mich, der alles dir gewährte, du kleine Natter, die ich mir am Busen herte und die noch kaum erwärmt drauf lauert, undankbar dem Böses anzutun, der stets gut zu dir war! Was scheltet ihr mich so? Hab ich vielleicht kein Recht? Ach, wüsste ich nur, warum das, was ich tat, so schlecht? Mit dem Verführer gehen, als ob das gar nichts wäre. Er sagte, dass er mich zu seiner Frau begehre. Ich tat nach eurem Wort. Gabt ihr mir nicht die Lehre, dass im Vermählten stand, dies keine Sünde wäre? Wohl, doch ich selber war's, der dich zur Gattin wollte und deutlich sprach ich aus, wie mich bedingen sollte. Ei, freilich, aber wisst, hier unter uns gesagt, dass er zum Gatten mir weit mehr als ihr behagt. Der Ehestand bei euch ist voll Verdruss und Mühe. Ihr malt davon ein Bild, vor dem ich lieber fliehe. Doch, ach, er zeigt ihn mir so süß und so vergnügt, dass man von selber gleich die Lust zur Heirat kriegt. Du liebst den Falschen. Ja, ich lieb ihn. Sag die Dirne mir das ins Angesicht und mit erhobener Stirne. Wenn's doch die Wahrheit ist, wollt ihr, dass ich's nicht sage? Ihn lieben darfst du das, du Unverschämte! Ach, was kann denn ich dafür? Da müsst ihr ihn verklagen, ich hab von nichts gewusst, als es sich zugetragen. Vertreiben musstest du das sträfliche Gelüst. Ach, wie vertreibt man das, was gar so lieblich ist? Dass du mir wehgetan, das schuf dir kein Bedenken. Nein, nie. Wie sollt es auch? Euch kann das doch nicht kränken. Nein, nein. Ich habe Grund, mich herzlich dran zu freuen. Du liebst mich also nicht? Euch? Freilich mich. Ach nein. Was? Nein? So wollt ihr denn, dass ich euch Lügen spreche? Warum liebt sie mich nicht, die Dame da, die Freche? Mit Unrecht schmäht ihr mich. Warum denn mit Vergunst? Erlerntet ihr nicht auch gleich ihm die Liebeskunst? Ja, glaubst du denn, dass ich, mein schöner Nase weiß, für ihn dich auferzog mit Kosten, Mühe und Fleiß? Er zahlt euch gern zurück, was ihr an Spesen hattet. Du denkst, mit seinem Geld ist mir dein Dank erstattet. Der Dank ist nicht so groß, als man vermuten möchte. Dass ich dich auferzog, das gibt mir keine Rechte. Dass ihr mich auferzogt. Und dann der Unterricht, den ihr mir zugedacht. So meint ihr oder nicht? Glaubt einer denn vielleicht, mich kränkt nicht das Geständnis, dass ich ein dummes Ding, ohne Wissen, ohne Kenntnis, erwachsen wie ich bin und dass ich diese Schand noch weitertragen will, jetzt, wo ich sie erkannt? Du bist der Einfalt müd und willst nun, holst der Teufel, bei deinem Gag etwas erlernen. Ohne Zweifel. Das Wenige, das ich weiß, verdanke ich ihm allein. Sollte ich ihm da nicht mehr als euch verpflichtet sein? Was hält mich davon ab, mit diesen meinen Händen ins dreiste Angesicht die Antwort ihr zu spenden? Ach wohl, ihr habt die Macht, mich wie ihr wollt zu strafen. Dies Wort und dieser Blick nimmt meinem Zorn die Waffen. Die alte Zärtlichkeit erfüllt mein Herz aufs Neue, als ob der schnöde Streich niemals geschehen sei. Liebe, seltsames Ding. Wie den Verräterinnen es doch so leicht fällt, sich die Männer zu gewinnen. Sie sind doch weiter nichts, man weiß das weit und breit, als Neugier, Wankelmut und Launenhaftigkeit. Voll Bosheit ist ihr Geist und ihre Seele schwächlich, Nichts, das so töricht ist und nichts, das so gebrechlich. Nichts treuloser als sie. Und doch tanzt alle Welt, wenn so ein Tierchen pfeift und tut, was ihm gefällt. Wohl, lass uns Freunde sein. Komm, du durchtriebene Kleine, dir ist verziehen und ich bin wiederum der Deine. Zum Dank sei du auch gut, Agnes, und liebe mich. Gern tät ich's, nur um fürder euch nicht zu betrüben, doch sagt, was muss ich tun, um wirklich euch zu lieben? Oh, mein armes kleines Ding, du kannst es, willst du's nur. Hör diesen Seufzer an, der meiner Brust entfuhr. Schau meiner sterbend Aug und schau mich selber an. Und lass den Milchbart stehen, der dir das Herz gewann. Er gab dir sicherlich ein Zaubermittel ein und du wirst hundertmal so glücklich bei mir sein. Ohne Ende, Tag und Nacht, umarm ich, press ich dich, umschmeichel ich, streichel ich dich, küsse ich dich, fress ich dich. Du kannst dich, wie du willst, mit deinem Mann betragen. Ich sage weiter nichts und das heißt alles sagen. Ach, wohin Leidenschaft den Menschen treiben kann. Doch keine Liebe reicht an meine Glut heran. Was willst du für Beweise? Sag's, Undankbare, sage! Willst du mich weinen sehen? Willst du, dass ich mich schlage? Willst du, dass auf der Stelle ich mir das Haar ausreiß? Willst du, ich töte mich? So sag mir's, dass ich's weiß! Grausame, sieh mich hier dir völlig zu befehlen. Ach, alles, was ihr sagt, bewegt mir nicht die Seele. Ein Wörtlein von Horaz rührt anders mir ans Herz. Oh, man treibt allzu dreist mit meiner Großmut Scherz. Jetzt sollst du, störrisch Tier, mich anders kennenlernen. Ich werde augenblicks dich aus der Stadt entfernen. Du stößt mein Herz zurück und lässt mich höhnisch stehen. Es wird im Kloster dir der Hochmut schon vergehen. Ich weiß nicht, was es ist, Monsieur. Monsieur, ich glaube, der Leichnam machte sich mit Agnes aus dem Staube. Hier steht sie. Oh. Riegel sie gleich in mein Zimmer ein. Ich denke, wenn er sie sucht, wird es doch am letzten sein. Auch ist sie ja immer nur für eine kurze Weile. Ich gehe inzwischen gleich und rufe in aller Eile den Wagen, der sie holt. Mach du die Türe fest. Ja. Und dass du mittlerweile kein Auge von ihr lässt. Vielleicht, dass sich ihr Geist in anderer Umgebung doch noch kurieren lässt von dieser Überhebung. Herr Arnolf! Ah, ihr seid's. Ich komme in großer Not. Hört, welches Missgeschick mir mit Verderben droht. Man will erbarmungslos mich von der Liebsten trennen. Der Himmel selber scheint mein Glück mir zu missgönnen. Gerade kommt mein Vater an. Ich sah ihn, als er kam, weil in der Nachbarschaft gleich hier er Wohnung nahm. Versprochen hat er mich und schrieb davon kein Wort. Die Heirat, die er plant, führt ihn an diesen Ort. So sag doch nur etwas, nehm teil an meinen Nöten. Konnt mein vollkommenes Glück ein schlimmerer Zufall töten? Enrique, jener Mann, von dem ihr ja schon wisst, trägt Schuld an allem Leid, das uns befiel. Er ist mit meinem Vater hier, weil seine Tochter eben die einzige, die er hat, man mir zur Frau gegeben. Beredet ihr ihn doch. Er will's mit euch besprechen und setzt in euch Vertrauen, die Heirat abzubrechen. Ja, gebt ihm den Rat. Gewiss. Lasst euch beschwören. Gut, gut. Wir würden euch als unseren Vater ehren. Sagt ihm, ich sei zu jung. Ach Gott, da kommt er an. So hört, was ich euch noch in Eile sagen kann. Ah! Ja, welch Vergnügen, freut euch zärtlich zu umarmen. Das frohe Wiedersehen macht mir mein Herz erwarmen. Ich kam hierher. Ich weiß, der Worte braucht es nicht, was euch hierher geführt. So gab man euch Bericht? Ja. Schön. Doch eurem Sohn behagt nicht diese Ehe und der Gedanke dran tut seinem Herzen wehe. Er bat mich sogar selbst, euch davon abzubringen. Doch mein ich, solltet ihr zu seinem Glück ihn zwingen. Mein Rat ist, duldet nicht, dass man die Ehe vertagt. Und braucht, wie sie's gebührt, die väterliche Macht. Verräter! Falls sein Herz sich widersetzen sollte, so denke ich, wär's verkehrt, wenn man ihn zwingen wollte, Herr Bruder. Und ich meine, dass ihr dasselbe denkt. Was wird mein Freund Orange von seinem Sohn gelenkt? Und wünschet ihr so groß die väterliche Schwäche, dass ungestraft vor ihr die Jugend sich erfreche? Ihr sprecht, wie sich's gebührt. Er soll sich nicht erdreisten. Ich bürg euch schon dafür. Er wird Gehorsam leisten. Ich wundere mich, mein Freund, warum vor aller Welt seid gerade ihr so sehr auf diesen Bund gestellt. Was mag der Anlass sein? Erlaubt, dass ich euch frage. Ich tue, was ich tue und sage, was ich sage. Ganz recht, Herr Arnolf. Psst. Beleidigt ihn doch nicht. Er heißt jetzt de la Souche. La Souche, kurz und schlicht. Tut nichts! Was höre ich? De la Souche? Das ist des Rätsels Kern. Und alles, was ich tat, erklärt sich nur dem Herrn. Welch Labyrinth! Nein! Monsieur, kommt lieber gleich herein! Wir halten an dieses Traum mit aller Mühe zu zweit! Sie will nichts als davon! Wird Schloss und Riegel zwingen und wird am Ende gar noch aus dem Fenster springen! Bringt sie mir hier heraus! Am besten führe ich gleich sie stehenden Fußes weg! Horaz, nun tröstet euch! Zu langes Glück macht stolz, drum muss Fortuna wandern. Und wie das Sprichwort sagt, der eine nach dem anderen. Bestimmet, Herr Rond, den Tag zum Hochzeitsfeste. Ich selber tanze mit im Reigen eurer Gäste. Wir rechnen fest darauf. Komm, Schöne, kommt herbei, die sich nicht halten lässt und sind auf Meuterei. Seht euren Buhlen hier und macht als Trostbezeugung ihm eine sanfte und ergebene Verbeugung. Gott gäb's ein Missgeschick, das meinem gleichen mag. Wen traf aus heiterer Luft wie mich der Donnerschlag? Adieu! Oh, lässt du mich gehen, Horaz? Man will mich von dir scheiden. Ich weiß nicht, wo ich bin vor namenlosem Leiden. Komm, Schwätzerin, komm, komm! Nein, ich bleibe hier! Begreift ihr, was das heißt? Erklärt dies Rätsel mir. Wir sehen uns alle an, doch wir verstehen's mitnichten. Sobald ich Muße hab, werde ich euch schon berichten. Auf Wiedersehen. Bleibt, Freund! Es scheint, dass ihr nicht wisst, dass dieses junge Kind Horaz' Verlobte ist. Henrikens Töchterlein, das lange Zeit verloren, von seiner Frau im Stillen einst geboren. War eure Rede denn auf andern Grund gebaut? Auch ich hab höchst erstaunt sein Treiben angeschaut. Was? Meine Schwester stand mit ihm im Ehebunde, den sie der Welt verbarg. Ich selbst hat keine Kunde. Als sie nun Mutter ward, tat, wie die Sache stand, sie insgeheim das Kind zu einer Frau aufs Land. Zu eben dieser Frist muss ihn das Unglück plagen und aus der Heimat ihn weit in die Fremde jagen. Und viel Gefahr und Not bestand der arme Mann, von uns daheim getrennt durch manchen Ozean. Doch er gewann zurück, was ihm zu Haus entrissen, Verrat und Heuchelei. Wie wir genugsam wissen. Drauf hat er heimgekehrt, zugleich die Frau besucht, der er das Mägdlein gab im Augenblick der Flucht. Und von den Bauernweib hab ich alldort vernommen, dass sie im vierten Jahr in eure Hand gekommen. Und dieses sei geschehen, als sie in größter Not und euer reich Geschenk die einzige Rettung bot. Ich ahne ungefähr, mein Freund, was ihr erduldet. Doch mein ich, dem Geschick seid ihr zu Dank verschuldet. Wem's vor dem Hahnreitum so außermaßen graut, dem ist's am besten wohl. Er sterbe ungetraut. Uff. Was rennt da fort? Mein Vater, ohne Säumnis enträtsel ich euch sogleich das seltsamste Geheimnis. Der Zufall hatte schon gerade eben hier vollbracht, was eure Weisheit mir im Voraus zugedacht. Durch zarter Liebe band und wechselseitig Feuer war diese Schöne mir und ich ihr selber teuer. Sie ist's, mit einem Wort, die ihr für mich bestimmt und deretwegen ich durch Weigerung euch ergrimmt. Ich hab es gleich gefühlt, als ich sie kaum erblickte und mich ihr Anblick schon im Innersten entzückte. Mein Kind, nicht länger mehr versag ich mir das Glück. Und ich, Herr Bruder, stehe gewiss nicht gern zurück. Doch ist dies kaum der Ort, das alles zu erklären. Im Haus wird man uns gute Gastfreundschaft gewähren. Vergelten wir es dem Freund, was er für Agnes tat, und segnen das Geschick, das uns gesegnet hat. Die Schule der Frauen von Molière in der Übersetzung von Rudolf Alexander Schröder. Die Rollen und ihre Sprecher waren Arnolf Hermann Thiemich, Agnes Dietlinde Haug, Horaz Wolfgang Stendar, Alain Hans-Helmut Dicko, Georgette Lotte Bethke, Chrysalde, Kurt Haas, Henrique, Karl Box, Orant, Hans Mahnke. Musik Rolf Unke. Ton und Schnitt Walter Jost und Ingeborg Hasse. Funkbearbeitung und Regie Leopold Lindberg.